über den Frieden der Verständigung, mit dem wir alle drei Eingesetzten den Söhnen wie andeuten, als über einen Verpflichtungsfrieden. Was soll das heißen? Was, auf was verzichten wir überhaupt? Sicht auf die Fortsetzung dieses Krieges. Was verzichten Sie überhaupt? Sicht auf die Fortsetzung dieses Krieges.